Prima Donna Olivenöl, die 750 Milliliter Flasche, 23% billiger für nur 1,99 €. Und tauchte Marken für nur 95 Cent. Bei Lidl gibt es jeden Super Samstag super Angebote zu super Preisen. Lidl lohnt sich. Meinst du schon doch immer? Prima Donna Olivenöl für nur 1,99 € und tauchte Marken für nur 95 Cent. Präsentiert von Dukolax.